Auch. Dein Hass steigert sich von Tag zu Tag gegen diesen dreckigen Jugendstaat. Wir sind eine Rasse vom arischen Blut. Wetzen wir nicht besser gegen den Jugend. Ruf zum Rassenkrieg gegen das Erbrechen. Stört die Stadt, die Plage der Schlechten. Es ist das Ziel, was weiß ich jetzt nicht stehen. Von denen die weiße Rassen keiner überlebt. Sieg heil! Schau zu, meine Glücksspiele sind so damit bewusst. Das ist von mir in den Blut. Und ich weiß mir so recht. Dein Herz ist kein was jetzt kommt. Und auf Dauer weg. Die Hunden rasten für den Trick. Auf zu Vergiftung und Krone. Doch wir machen weiter. Bei uns liegt der Fetzen. Mit eurem Liebe feiert. Könnt ihr euch vergessen. Wir werden uns nicht beugen. Es reicht nicht vor euch Knie. Wir scheißen auf eure Türen. Bei ihr könnt zu Ende fliehen. Und baut so Scheiß. Ich hoffe doch, dass du es weißt. Wie man sich hier zu benehmen hat. Was gibst du ein kleines Geschenk für an? Ich drücke die Warnung, nimm zu ernst. Und du dir aus diesem Land entfällst. Kanack, ich mag dich nicht, Kanack. Ich brauch dich nicht, mein Sohn. Das wird sich erheben. Um dich aus meinem Land zu fegen. Doch hier der ich fließ. Einfach umdrehen auf dieses Feuerblut. Und ihr kommt ums Leben. Das Wort Knall, das kennt ihr bei uns nicht. Ihr werdet hängen vor dem jüngsten Gericht. Unsinnstunde, die wir kommen. Und Deutschland steht wieder neu. Heimat wir haben, dein Ruf vernommen. Heimat wir bleiben getreu. Sei mein Tier, wie du willst. Für uns bleibst du ein Wacher ist. Rudolf Hess. Ein Lichtblick in dieser dunklen Welt. Rudolf Hess. Nur bereit für den Frieden. Rudolf Hess. Auf die Stuhl, geht in den Strick. Hält sie einen Baum und brecht ihm das Genick. Nagelt sie ans Kreuz, erwärmt sie mit Steinen. Es rostet schon so viele Mörder auf ihren Kinderbeinen.